Eleanor Rigby picks up the mice in the Eleanor Rigby raises the price, chops up the ice. I'm trying to sing a song. Aber nicht so. Wir sind hier schließlich beim Radio und nicht in der Kneipe. Hier spricht Sir Frank mit seiner Radioshow. Nothing is real. Liebe Jungs und Mädchen, nach dem Ausflug in die Musik von Pink Floyd letzten Monat widmen wir uns wieder meinen Singles vom Dachboden, nämlich den Vinylplatten, wo andere die Beatles covern. Hiermit sei auch nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, wenn ihr Knistern, Knastern oder schlechte Qualität hört, gehört das mit zum Repertoire des Archivs. Ich suche meine Songs schließlich nicht aus dem Internet, sondern aus meiner Sammlung, die über Jahrzehnte hier schlummert. Heute spiele ich euch eine Mischung von Stilen vor und es beginnt mit einem frühen Song der Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Und das Cover müsst ihr euch ansehen. Ihr könnt das ja auch sehen auf der Webseite, wo die Cover alle abgebildet sind. Die Band nennt sich Dollar, ganz offensichtlich angelegt an das amerikanische Zahlsystem. Aber das Cover ist so lustig. Die beiden wollen unbedingt so aussehen wie Saturday Night Fever und der Typ mit hochgekrempelten Ärmeln und einem Haarschnitt wie von David Garrett. I Wanna Hold Your Hand von 1979. I Wanna Hold Your Hand. Als nächstes hört ihr die Band Triffle von einer Single, die ich 1995 auf einem Londoner Flohmarkt erstand für einen Pfund und das wird All Together Now sein, das irgendwie wie aus Opas Flimmerkiste klingt und danach Die Version I Am the Walrus von Jim Carrey, ja, dem Schauspieler, der Ulknudel der 90er Jahre aus USA, der so sein wollte wie Jerry Lewis aus den 50ern. All together now, dann I Am the Walrus. Little more, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. A, B, C, D, can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J, I love you. Sail the ship, chop the tree, chop the tree, skip the rope, skip the rope, look at me. Together now, oh, together now, oh, together. Thank you. Das ganze Arrangement eben hörte sich doch sehr stark nach Beatles an. Kein Wunder, es wurde, also diese Aufnahme eben wurde produziert von George Martin himself. Wenden wir uns Doodles Weaver zu. Doodles Weaver mit seiner eigenen Radioshow bekannt in den USA und auch als Komödiant und Schauspieler. Er hatte sogar einen kleinen Auftritt in der Bar in Die Vögel. Wenn ihr euch erinnert, schaut euch doch den Film nochmal an. Alfred Hitchcock, Die Vögel. Und Doodles Weaver war auch ein Mitglied von Spike Jones and the City Slickers in den 50er Jahren. Jetzt allerdings spiele ich euch eine Version von Eleanor Rigby vor, die am Anfang meiner Radiosendung auch schon ansatzweise lief. Er hat sein komödiantisches Verhalten auch bei den Songs nicht zurückgehalten und wurde präsentiert durch Dr. Demento, eine Radioshow wiederum in Amerika der 80er Jahre, der wirklich schräge Songs ausgegraben hat und dem Publikum zugeführt hat. Das erwähne ich hier gerne, weil nun gerade eine neue CD erschienen ist, Dr. Demento Covered by Punk, wo schräge Songs im Punk-Stil neu frisch gecovert wurden und der Dr. Demento wieder auferstanden ist. Hier Doodles Weavers Version aus Dr. Dementos Show, Eleanor Rigby. I'll do it myself. Oh, look at all the lonely people. Eleanor Rigby eats all the rice in the church where her wedding had been. No, not eats all the rice. Eleanor Rigby picks up the dice, raises the price, chops up the ice, traffics in vice. Oh, no, no, no. Kills all the mice in the church. So that would be cruel. Maybe I better start again. Eleanor Rigby picked up the rice in the church for her wedding had been. Lives in a dream, waits by the window, wearing a face that she keeps in the jar by the door. That's strange. Most of my friends wear their faces on their head. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie writing the words to a sermon that no one will hear. No one is near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What a weird old priest this guy is. First he writes a sermon for a bunch of deaf people, then he turns off the lights in his room and darns socks. Can't you just hear him in the dark with those sharp needles? Knit one, ouch, and purl two, ooh, and knit one, ouch, purl two, ouch. No wonder they call him the Band-Aid Bishop. Oh, the song. No one's to care, all the lonely people. Where do they all come from? All the bony people, no, all the ornery, all the ugly people, pugly reeple, I'm a creeple, a go climb a steeple, no, no, no, oh, where do they all belong? Eleanor Rigby, Catherine Figby, Gwendolyn Bugley, Bugby, let's go play rugby, Madeline Snagby, Clustering Hugby, you know, Harriet Gentry, Victor Borgi, Liberace, Thomas Dewey, Rudy Valley, Mike Mazurki, Albuquerque, have some jerky, you're a turkey. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Speaking of churches, did you hear about the religious skunk who went to church each Sunday and sat in his own pew? Did you hear about the frustrated duck? He couldn't get his down up. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hand as he works from the grave. There's that funky Mackenzie guy again. Not only he writes punk sermons and louses up his socks, but he can't even throw dirt straight. You dig 16 ton and what do you get? Filthy! Ready for the biz bag. Oh, look at all the lonely people. All the lonely people. Where do they all belong? Oh, my little hand. Thank you. later we are holed up here with a bullet-riddled engine and a herd of giant chickens. Captain Nemo played the organ in the rear. Tracks of Sergeant Pepper, Ala, Barbara Dixon, and we know it's the best album ever made. And if it's not, then Revolver is. And we know it's the best album ever made. And if it's not, then Revolver is. 20 years later we're at the bottom of the sea, and Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band are dropping death charges on us from a German destroyer on the surface. Badly while we're passing out. Marie Antoinette is saying, let them breathe cake, and we hire Schoenberg and Stravinsky to orchestrate it. Ihr hörtet gerade Beyond the Valley of Yellow Submarine von Alan Jenkins 1996. Der kam wohl ein bisschen durcheinander mit Melodien und Alben der Beatles, Texten. Aber egal, war das hörenswert, selbstverständlich. Und ich mache weiter mit zwei Vertreter ihres Stiles. Achtet auf die Bassläufe, sehr interessante Interpretationen hervorragender Lieder der Beatles, selbstverständlich. Zuerst ist es Shirley Bassey, die Fool on the Hill interpretiert, und Rod Stewart mit Get Back. Auf dem Cover hat er eine Frisur, also die würde man heute gar nicht mehr wagen zu tragen. Außerdem hat er überhaupt keine Falten, das war also noch 1976. Bitte genießt Fool on the Hill und Get Back. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun sun. sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Day after day, home and Tucson, Arizona, for some California grass. Shirley Bassey, Rod Stewart, zwei Stimmen ihrer Zeit. Sie werden uns noch lange begleiten. Ich sehe auf die Uhr und ich stelle fest, ich muss was essen, was trinken und die Show geht gleich zu Ende. Dann würde ich sagen, wir legen noch einen letzten Song auf, damit ihr hier noch mit einer Beatles-Melodie herausgeht. Und vergesst nicht einzuschalten nächsten Monat wieder, wenn es heißt... Nothing is real. Und schaut auf die Webseite vom Radiokombinat, wo ihr diese Single-Hüllen seht und natürlich auch die Tracklist. Jetzt The Gain with Boys.